Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun viele Antichristen geworden. Daher erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Mit diesen kurzen, etwas rätselhaften Worten im ersten Johannesbrief des Neuen Testaments betrat der Antichrist die Weltbühne. Der Antichrist. Der Name allein lässt schaudern. Man denkt an das Böse, an das Ende der Welt, an Apokalypse, Weltuntergang, Tod und Teufel. Aber wer ist eigentlich der Antichrist? Für die griechische Vorsilbe anti gibt es zwei mögliche Übersetzungen. Sie kann zum einen gegen bedeuten. So wäre also der Antichrist ganz wörtlich derjenige, der anti, also gegen Christus eingestellt ist, der nicht an ihn glaubt. So steht es auch im ersten Johannesbrief. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der da leugnet, dass Jesus der Christus sei? Das ist der Widerchrist, der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Von diesem oder vielmehr von vielen leugnenden Antichristen berichtet der erste Johannesbrief. So sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Die Adressaten des Briefs waren die Mitglieder einer frühchristlichen Gemeinde, die vielleicht in der Stadt Ephesus in Kleinasien beheimatet war. Die Antichristen, die hier beschrieben werden, sind ehemalige Gemeindemitglieder. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Wahrscheinlich hatte in der Johannesgemeinde ein theologischer Streit stattgefunden, der mit einem Schisma, einer Spaltung, endete. Ein Teil der Gemeinde, der die aus Johannes Sicht falsche, die Irrmeinung hatte, trennte sich ab und ging. Anti kann aber auch anstelle von heißen. Dann stünde der Antichrist anstelle von Jesus Christus, als einer, der sich als Christus ausgibt. Ein Lügenprophet, ein falscher Prophet. Der Antichrist ist eine schillernde Gestalt. Das macht einen großen Teil seines Reizes aus, erklärt der Historiker Rüdiger Kinski von der Universität Bonn. Diese Figur ist, wenn man so will, eine synthetische Figur, in die ganz viel eingeflossen ist. In die Antichrist-Figur strömt, so kann man vielleicht sagen, dann auch ein die Vorstellung von falschen Propheten, der verführt, der verlockt zu üblen Taten, der im Grunde genommen einer ist, der sich das Ansehen eines Gottgesandten gibt oder den Anschein eines Gottgesandten gibt, der aber letztlich eine satanische Größe ist. Damit aus dem noch nicht besonders spektakulären Antichristen im Johannesbrief eine satanische Größe werden konnte, bedurfte es noch einer weiteren Zutat. Johannes' Erwähnung der letzten Stunde. Denn sie verknüpfte den gewissermaßen heimischen, innergemeinschaftlichen Antichrist mit dem Weltenende. Schon Christus selbst hatte vom Ende dieser und dem Beginn einer neuen Welt gesprochen. Im Matthäusevangelium heißt es: Und da er aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger: Meister, siehe, welche Steine und welch ein Bau ist das? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und da er auf dem Ölberge saß, gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus, Jakobus und Johannes und Andreas besonders: Sage uns, was wird das Zeichen sein, wann das alles soll vollendet werden? Jesus antwortete ihnen und fing an zu sagen: Sehet zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin Christus. Und werden viele verführen. Der zweite Thessalonicher Brief, der lange dem Apostel Paulus zugeschrieben wurde, aber in Wirklichkeit wohl nicht aus dessen Feder stammt, berichtet Näheres von dieser Zeit der Not, in der alles vollendet werde, von der Endzeit also. Denn vor dem Tag des Herrn kommt erst noch der Abtrünnige und wird sich der Mensch der Sünde offenbaren, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott heißt oder verehrt wird, sodass er im Tempel Gottes sitzt, sich brüstend, als wäre er Gott. All diese Figuren, die falschen Christi und falschen Propheten, der Verführer, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, wurden nach und nach mit dem so schön griffig benannten Antichrist aus den Johannesbriefen identisch. Bereits in den beiden vorchristlichen Jahrhunderten hatte im Judentum die Vorstellung von einem Ende der Welt, dem Ende aller Zeiten, existiert. Zuerst kamen die Generäle und Nachfolger Alexanders des Großen, dann fegten die Römer über die Städte Israels, eroberten die heilige Stadt Jerusalem und schlugen jüdische Aufstände blutig nieder. In dieser Situation der Bedrängnis entstanden jüdische Schriften über das Weltenende, die Apokalypsen. Dazu Rüdiger Kinski. Alle Apokalypsen sind auch, wie man das nennt, parenetisch, also sind Ermahnungen. Und Apokalypsen sind auch, so seltsam sich das anhören mag, tröstend. Man darf ja nicht vergessen, es geht nicht um den Weltuntergang, sondern es geht ja darum, dass eine neue Welt entsteht, in der die Frommen, die Heiligen, wie es heißt, die eigentlichen Gewinner sind, die unter Drangsal in der Gegenwart leben. Sie werden sozusagen prämiert für ihre Glaubenstreue. Im Alten Testament enthält das Buch Daniel apokalyptische Elemente, im Neuen Testament die Offenbarung oder eben Apokalypse des Johannes. Dieser Johannes ist übrigens nicht identisch mit dem Autor des Johannesbriefs und auch nicht mit dem Evangelisten Johannes, dessen Namen er benutzt. Es war ein häufiger Kunstgriff apokalyptischer Schreiber, dass sie sich einen großen und bekannten Namen zulegten, um ihrem Werk mehr Autorität zu verleihen. Apokalypse heißt übersetzt Enthüllung, Offenlegung oder eben Offenbarung. Vieles in der Johannes-Offenbarung ist extrem rätselhaft. Auch das hat sicherlich zu ihrem Erfolg beigetragen, denn man kann fast alles aus diesem Text heraus oder in ihn hineinlesen. Eine antichristähnliche Figur wird vor allem in einem Tier, das aus der Erde steigt, sichtbar. Und ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte zwei Hörner, gleich wie ein Lamm, und redete wie ein Drache. Und es tut große Zeichen, dass es auch macht, Feuer vom Himmel fallen vor den Menschen und verführt, die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind, zu tun. Das Tier ist ein falscher Prophet, der große Zeichen tut, und ein Verführer. Ganz so also wie der falsche Christus, vor dem Jesus gewarnt hatte. All diese einzelnen Elemente des Antichristen sammelten sich im Lauf der frühen Jahrzehnte und Jahrhunderte des Christentums und wurden mit apokalyptischem Material angereichert. Gerade während der im Römischen Reich immer wieder aufflammenden Christenverfolgungen und dann während der Destabilisierung der Völkerwanderungszeit verbreiteten sich apokalyptische Geschichten und Erzählungen vom Antichrist, der vor dem Zeitenende und dem Beginn einer neuen Welt kommt. Man darf nicht vergessen, es sind Texte, die Bedrängungserfahrungen reflektieren, die auf mythologisches, auch messianisches Material zurückgreifen, die das jetzt in Form von Endzeitvisionen präsentieren. Und das dient der Festigung der Gemeinden. Schon in der Antike wurde der Antichrist, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, immer wieder auch mit konkreten historischen Persönlichkeiten oder Gruppen in Verbindung gebracht. Die römischen Kaiser Nero und Domitian wurden als Antichristen identifiziert, später im 7. Jahrhundert die Muslime. Es entstand eine Wechselwirkung zwischen theologischen und politischen Bildern. So wie Nero die Züge des Antichristen annehmen konnte, nahm umgekehrt der Antichrist auch Züge Neros an und behielt sie. So kamen im Lauf der Jahrhunderte immer neue Elemente hinzu. Im Mittelalter, um das Jahr 950 herum, beschloss die westfränkische Königin Gerberga im heutigen Frankreich, dass all diese zerstreuten Informationen systematisch zusammengefasst werden sollten. Sie beauftragte den gelehrten Abt Azzo vom Kloster Montier en Der, eine Art Biografie des Antichristen zu verfassen. Das war ein ungewöhnlicher Schritt. Lebensbeschreibungen bzw. Viten standen sonst nur Heiligen oder Königen zu. Nun bekam der Unheilige seine Vita. Hervorragendste Königin, von Gott und allen Heiligen geliebt. Da ihr also vom Antichrist wissen wolltet, so hört als erstes von seinen Ursprüngen. Wie uns die Gelehrten sagen, stammt der Antichrist aus dem jüdischen Stamme Dan. Er wird aus der Verbindung seiner Eltern geboren und nicht, wie manche sagen, aus einer Jungfrau allein. Aber er wird in Sünde empfangen, in Sünde heranwachsen und in Sünde geboren werden. Der Teufel wird in den Schoß seiner Mutter eindringen, und so wird er stets des Teufels Kraft haben. Deswegen wird man ihn den Sohn des Verderbens nennen, weil er von den Menschen so viele wie nur möglich vernichten wird, ehe er selber am Tage des jüngsten Gerichts vernichtet wird. Azzos handliche und informative Schrift von den Anfängen und Zeiten des Antichrist, die kaum 10 Druckseiten füllt, fasste alles zu seiner Zeit bekannte Wissen über den Antichristen zusammen und stellte es in klar gegliederter, übersichtlich chronologisch geordneter Form dar. Die Antichrist-Vita verbreitete sich rasch und wurde aus dem Lateinischen in eine Reihe anderer Sprachen übersetzt, darunter Französisch und Mittelhochdeutsch. Azzo schildert darin, wie der Antichrist sich als falscher Christus in den Tempel zu Jerusalem setzen wird, wie er die Menschen täuscht und verführt und die wenigen standhaften Gläubigen, die ihm widerstehen, verfolgen wird. Und schließlich auch das Ende des Antichristen. Trotz seiner riesigen Machtfülle und seiner teuflischen Kräfte, das unterstreicht Azzo in seiner Darstellung, ist der Antichrist kein übernatürlicher Widersacher. Der Antichrist aber, obwohl er ein Mensch ist, wird sein der Ursprung aller Sünden, der Sohn des Verderbens, das ist der Sohn des Teufels. Aber nicht wegen seiner Natur, sondern durch Nachahmung. In allen Dingen wird er des Teufels Willen tun, denn er ist erfüllt von der Kraft des Teufels. Der Antichrist bleibt ein Mensch und damit trotz all seiner teuflischen Kräfte am Ende Christus unterlegen. Das war wichtig. Damit griff Azzo das auf, was schon der große Kirchenvater Augustinus im 5. Jahrhundert gelehrt hatte. Christus wird zum Gericht über die Lebendigen und die Toten erst kommen, nachdem vorher sein Widersacher, der Antichrist, gekommen ist, die der Seele nach Toten zu betören. Doch bildet es einen Teil des Gerichtes, dass diese von ihm betört werden. Der Antichrist ist Teil des jüngsten Gerichts und damit Teil von Gottes Plan. Das betonten Augustinus und später Azzo, um damit herauszustreichen, dass auch der Widersacher Gott unterstand, dass also das Gute stärker war als das Böse. Das geriet ab und zu in Vergessenheit, wenn Autoren und Maler die Endzeit und den Antichristen in allzu dramatisch bunten Farben ausgestalteten und dabei dem Drama mehr Aufmerksamkeit schenkten als der Kirchenlehre. Geschichten vom Weltende und vom Antichristen hatten vor allem in Krisenzeiten immer wieder Konjunktur. Wenn sich, wie beim Investiturstreit im 11. und 12. Jahrhundert, Papst und Kaiser als Widersacher gegenüberstanden, dann waren schnell und durchaus auf beiden Seiten Vorwürfe bei der Hand, der Gegner sei ein Diener des Antichristen oder gar dieser selbst. Als unter dem Druck von Martin Luthers Reformforderungen die Kirche auseinanderbrach, da war auf einmal allenthalben vom Antichrist die Rede, erzählt Volker Lepin, Professor für Kirchengeschichte an der Universität Tübingen. Und da ist es spannend, dass es eine ganze Strecke der Identifikation gibt, in der die Lutheraner den Antichrist, den sie mit dem Papst gleichsetzen, als ihren Hauptwiderpart interpretieren und dann in vielen Schriften vor diesem Antichrist warnen. Im Jahr 1529 schrieb Luther: Ich glaube, dass der Papst ein vermummter und leibhaftiger Teufel ist, weil er der Endchrist ist. Die teuflische Päpsterei ist das letzte Unglück auf Erden und das Nächste, was alle Teufel tun können mit all ihrer Macht. Gott helfe uns. Amen. Für Luther war das entscheidende Argument, der Papst setzt sich in seinen Augen über die Schrift. Und das entsprach der Ankündigung aus dem 2. Thessalonicher Brief, dass der Antichrist der ist, der sich über alles erhebt, was Gott und Gottes ist. Der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott heißt oder verehrt wird, sodass er im Tempel Gottes sitzt, sich brüstend, als wäre er Gott. Und da sagte Luther, genau das erlebe ich beim Papst. Das waren seine Erfahrungen in der Leipziger Disputation 1519, in der er den Eindruck hatte, sein Gegenüber Johannes Eck macht genau das, sich über die Schrift zu setzen. Für Luther war der Teufel und war der Antichrist eine ganz massive Realität. Für Martin Luther und die Protestanten sollte als einzige Autorität Gott und Gottes Wort gelten, die Bibel. Der Papst und eben auch sein Vertreter Johannes Eck aber behielten sich die Deutungshoheit der Bibel gegenüber Laien vor. Damit setzten sie sich nach protestantischer Auffassung über die Schrift und damit über Gott selbst. Die katholische Seite sah das naturgemäß anders. Nicht der Papst war der Antichrist, sondern sein protestantischer Gegner. Mathematisch begabte Köpfe hatten errechnet, dass man die Zahl 666 als Lutherus deuten konnte. Überhaupt die Zahl 666. Was hat es mit der auf sich? Rüdiger Kinski? In der Offenbarung des Johannes gibt es die berühmte Zahl 666. Und der Verfasser der Apokalypse sagt, wer diese Zahl kenne und die Buchstaben, Kombinationen, die damit in Verbindung stehen, der wisse, wer gemeint sei. Verlockend war es immer wieder, den Antichristen in tatsächlichen Personen oder Personengruppen zu verorten. Über die Jahrhunderte wurden Mohammed und Kaiser Friedrich II., Saladin, Papst Johannes der 22., Martin Luther, die Türken, Napoleon, Mussolini und unzählige andere als Antichrist identifiziert. Allmählich wurde dabei der Antichrist zu einer Figur, die das Böse schlechthin repräsentierte, unabhängig vom religiösen Hintergrund, erklärt Volker Lepin von der Universität Tübingen. In der Moderne wird es immer massiver, dass das Bild vom Antichristen verwendet wird für diejenigen Gestalten, die man massiv als abscheulich charakterisieren will. Das ist etwa in der Auseinandersetzung mit Hitler und dem Nationalsozialismus, dass Stauffenberg, der spätere Hitler-Attentäter, zurückgreift auf ein Gedicht vom Wiederchrist von Stefan George und das nun in Hitler erfüllt sieht. Das ist eine sehr starke, sehr beeindruckende Anwendung dieser Antichrist-Vorstellung noch im 20. Jahrhundert. Oh, könntet ihr hören mein Lachen bei Nacht? Nun schlug meine Stunde, nun füllt sich das Garn. Nun strömen die Fische zum Hamen. Kein Werk ist des Himmels, das ich euch nicht tu. Ein Haarbreit nur fehlt, und ihr merkt nicht den Trug mit euren geschlagenen Sinnen. Klaus Schenk von Stauffenberg sah in Georges zerstörerischem Verführer ein klares Bild von Hitler, dem er ja auch zunächst begeistert gefolgt war, ehe er ihn zu durchschauen begann. Indem er den Führer als Wiederchrist identifizierte, ergab sich Handlungsbedarf. Der Böse musste bekämpft werden. Auch hier zeigt sich die Loslösung der Antichristfigur von ihrem ursprünglich religiösen Hintergrund. Denn das Niederwerfen des Widersachers wäre ja eigentlich Sache Gottes gewesen. So aber sah Stauffenberg keinen anderen Ausweg, als selbst zu handeln. Ihr jauchzet, entzückt von dem teuflischen Schein, verprasset, was blieb von dem früheren Seim, und fühlt erst die Not vor dem Ende. Dann hängt ihr die Zunge am trocknenden Trog, irrt ratlos wie Vieh durch den brennenden Hof, und schrecklich erschallt die Posaune. Der Antichrist als religiöse Figur ist heute weitgehend von der Bildfläche verschwunden. Er existiert vor allem als sprachliche Figur weiter. Nur in einem Land ist das anders, in den Vereinigten Staaten, erklärt Volker Lepin. In Amerika hat man eine freikirchliche Situation. Man hat in diesen Freikirchen oft einen sehr stark evangelikalen Einschlag, in dem Religiosität und Moderne sehr stark einander gegenüberstehen. Und das ist im Grunde das Milieu, aus dem heraus die schroffe Unterscheidung zwischen Christlichkeit und Antichristlichkeit entsteht, wo man dann auch ja, fast eine Freude an den Bildern vom Antichristen hat, um zu zeigen, das ist das, wogegen ich bin. Eine wortwörtliche Auslegung der Bibel ist in den Vereinigten Staaten erstaunlich weit verbreitet. In einer Umfrage des Nachrichtenkanals CNN gaben immerhin 59% der befragten Amerikaner an, dass sie daran glaubten, dass sich die Endzeitprophezeiungen der Johannesoffenbarung tatsächlich ereignen werden. Amerika ist im Wandel. Das ruft Ängste wach. Wenn eine Gesellschaft sich bedroht fühlt, hilft es, ein Feindbild zu haben. Neben vielen anderen, vor allem auch politischen Kandidaten von Michail Gorbatschow bis zu Barack Obama, erlebt gerade im Moment wieder ein altes Bild vom Antichristen eine Renaissance. Und das nicht nur in Amerika. Volker Leppin. In dem Moment, in dem man den Islam als eine Bedrohung empfindet, das tut man im frühen Mittelalter, als der Islam überhaupt erstmal aufkommt, das tut man seit dem 15. Jahrhundert, seit dem Fall Konstantinopels 1453 und mit dem Vordringen des Islam bis nach Mitteleuropa in der Schlacht von Mohács 1526. Da hat man den Eindruck, jetzt kommt etwas, was mit dem eigenen Christentum nichts zu tun hat und benutzt diese Antichrist-Vorstellung. Und so gibt es heute Kreise, die das friedliche Miteinanderwohnen von Muslimen in Mitteleuropa auch mit dieser Chiffre des Antichrist beschreiben wollen, weil es irgendwie religiöse wie kulturelle Ängste davor gibt. Der Antichrist ist unter uns, immer schon und immer wieder. Er ist eine verlockende, verführerische Figur. Die Verlockung besteht darin, den Antichristen im Anderen zu sehen, den Anderen zu einem Feind zu machen. So entsteht eine Polarisierung, die den angenehmen Effekt hat, dass man alles Negative nach außen, eben in das Feindbild, den Widersacher, den Antichristen projizieren kann und sich nicht damit auseinandersetzen muss. So können schließlich Pogrome und Hexenjagden entstehen. Aber schon im 5. Jahrhundert hatte Kirchenvater Augustinus einen ganz anderen Umgang mit dem Antichrist gelehrt. Jeder muss sich selber befragen, ob er einen Antichrist im Inneren hat. Sie hörten Der Antichrist, Sohn des Verderbens, von Imogen Ria Herrath. Es sprachen Beate Himmelstoß und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Regina Stärke, Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.